Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute tödliches Frühstück. Erster Teil. Manchmal träumt unser eins davon, den Auftrag zu erhalten, in einer Whisky-Abfüllerei nach einem Mörder zu suchen. Doch wie das so ist mit Träumen, erstens kommt es anders und zweitens wacht man sowieso immer zu früh oder zu spät wieder auf. Die Brauerei Blunsch hatte ganz andere Sorgen. In der Abfüllerei weihte mich der Verwaltungsratspräsident ein. Das Blunschbier wird leider immer seltener getrunken. Dafür verkaufen wir seit einigen Jahren sehr erfolgreich eine eigene Limonade. Unser ganzer Stolz aber ist der Brotaufstrich. Nach einem Geheimrezept von Traudl Blunsch, der Gattin des Firmengründers. Ihr Mann liebte es, sich zum Frühstück Bier aufs Brot zu streichen. Ich esse kein Bier und trinke selten eines. Ich hoffe doch sehr, dass Sie mich nicht in Naturalien bezahlen. Nein, nein, so schlecht geht es der Firma auch wieder nicht. Und ich hoffe, dass diese Geschichte nicht dazu beiträgt, dass es der Firma dereinst sehr schlecht gehen wird. Reden Sie nicht so geschwollen daher. Weshalb möchten Sie mich engagieren? Hat jemand das Rezept für den grässlichen Brotaufstrich geklaut? Viel schlimmer. Unsere Firma wird erpresst. Jemand vergiftet den Blunsch-Bier-Brotaufstrich? Vielleicht wird er dadurch genießbarer. Es sind bereits 2 Gläser mit vergiftetem Brotaufstrich aufgetaucht. Eine Katastrophe, wenn das an die Öffentlichkeit kommt. Sie haben die Vorfälle nicht der Polizei gemeldet? Das ist fahrlässig. Beide Gläser tauchten in der gleichen Filiale auf. Wir haben selbstverständlich sämtliche Gläser aus dieser Filiale zurückgenommen und untersucht. Wir möchten uns mit den Erpressern gütlich einigen. Die Geschäftsleitung ist zu dem Schluss gekommen, dass die Million, welche die Erpresser fordern, nichts ist gegen den Imageverlust, der uns droht, falls die Medien dieses heikle Thema aufgreifen. Sie möchten, dass ich den Erpressern die Million aussendige? 2 Übergaben sind bereits gescheitert. Die Erpresser verlieren langsam die Geduld. Ich habe deshalb mit Ihnen vereinbart, dass Sie zusammen mit unserer Security-Frau die nächste Übergabe organisieren. Ich arbeite lieber alleine. 4 Hände können mehr Unsinn machen als 2. Die Geschäftsleitung besteht darauf, dass Frau Arnett bei der Übergabe dabei ist. Kommen Sie. Ich stelle Ihnen Frau Arnett vor. Er führte mich zu einer Frau, die aussah, als hätte sie ihre Jugend beim Geheimdienst verbracht. Für eine Sicherheitsbeauftragte war sie viel zu jung. Sie trug ein Schulterhalfter, in der eine Waffe steckte, und ihre Arme spannten sich muskulös unter dem dünnen Pullover, den sie trug. Ihre Zähne sahen ebenfalls ziemlich gefährlich aus. Sie sehen untrainiert aus. Können Sie wenigstens mit Schusswaffen umgehen? Ich schieße jede Nacht ein paar Nachbarn vom Balkon. Für eine simple Geldübergabe sollte das reichen. Bei Erpressern kann man nie wissen. Ich habe keine Lust, mich erschießen zu lassen. Auch nicht für die Firma Blunsch. Es wird schon nicht zum Äußersten kommen. Ich bitte Sie, darauf bedacht zu sein, das Geld den richtigen Erpressern zu übergeben und nicht irgendwelchen Trittbrettfahrern. Wer außer den richtigen Erpressern und uns weiß von der Erpressung? Ja, jetzt, wo Sie mich fragen, leuchtet mir ein, dass es gar keine Trittbrettfahrer geben kann. Bringen wir es hinter uns. 1 Million in kleinen Scheinen, unnummeriert. Die Übergabe erfolgt auf dem Industriegelände unten am Fluss. Erste Priorität hat die Übergabe des Geldes. Falls es Ihnen gelingen sollte, diese Verbrecher zu stellen, gehören 10% des Lösegeldes Ihnen. Davon war vorhin nicht die Rede. Ich sagte nur falls. Dies soll keine Aufforderung sein, die Erpresser zu erschießen. Sollten Sie es aber versehentlich trotzdem tun, dann wird die Firma Blunsch jegliche Aussage verweigern. Die 10% würden wir auf ein Sperrkonto überweisen, zu dem Sie Zugriff haben, sobald Sie Ihre Gefängnisstrafe verbüßt hätten. Schon gut. Wenn ich die Kerle erwische, werde ich dafür sorgen, dass nichts von ihnen übrig bleibt. Ich schüttelte den Kopf und wollte das Büro verlassen, doch der Geschäftsführer der Firma Blunsch überreichte mir lächelnd ein paar unnummerierte Scheine, die mich umstimmten. 3 Stunden später standen Frau Arnett und ich auf dem Industriegelände und steckten den Geldkoffer in eine Holzkiste, wie das von den Erpressern gefordert wurde. Eine Frau mit Fotoapparat erregte unsere Aufmerksamkeit. Ich weiß, dass es nicht erlaubt ist, auf diesem Areal zu fotografieren. Aber ich tue es trotzdem. Meine Großmutter war Fabrikarbeiterin. Ich möchte ihre Lebensgeschichte niederschreiben. Leider kann ich nicht schreiben, aber ich könnte es lernen. Es gibt Kurse, aber die kosten ein Heidengeld. Deshalb mache ich jetzt Fotos für eine Fotoband. Ich kann zwar auch nicht fotografieren, aber mit diesen neuen Kameras kann man nicht viel falsch machen. Sie haben hier nichts verloren. Verschwinden Sie. Hey, was fällt Ihnen ein? Meine Großmutter wurde ausgebeutet. Ich lasse mir nichts gefallen. Es genügt, wenn Sie eine Weile woanders fotografieren. Ich lasse mich nicht einfach vertreiben. Das hat keinen Sinn. Lassen wir Sie. Die Erpresser mussten damit rechnen, dass noch andere Leute auf dem Gelände sind. Erpresser? Besteht etwa Lebensgefahr? Dann gehe ich jetzt lieber nach Hause. Meine Großmutter hat 2 Weltkriege überlebt und meine Mutter ein Erdbeben in Guatemala. Irgendwann ist die Glückssträhne in unserer Familie zu Ende. Sie eilte davon und wir verdrückten uns ebenfalls. Gemeinsam erklommen wir einen ausgedienten Kran und beobachteten aus luftiger Höhe die Kiste. Aus dieser Distanz könnte ich jeden erschießen. Ich könnte aber auch auf die Beine zielen. Sie zielen überhaupt nicht. Es genügt, wenn wir den Erpressern unauffällig folgen. Unauffällig folgen, wenn ich das schon höre. Das sind Krimi-Märchen. Hier geht es um 1 Million und um unsere Provision. Ich habe keine Lust, meiner Provision unauffällig zu folgen. Mist. Meine Blase drückt. War das Ihre Blase oder unsere Provision? Das war da hinten. Vielleicht sollten wir nachschauen. Das darf so nicht wahr sein. Da, die Kiste. Jemand hat sie geöffnet. Wir eilten zu der Kiste, doch jede Hilfe kam zu spät. Das Geld war weg und damit auch unsere Provision. Frau Arnett fluchte und ich wunderte mich, da ich mir ziemlich sicher war, die Kiste keine 10 Sekunden aus den Augen gelassen zu haben. Die Explosion hatte auch die Fotografin neugierig gemacht. Haben Sie das gehört? Die Druckwelle hat mich beinahe umgehauen. Die Explosion war da hinten, die Action aber hier vorne. Keine schlechte Idee. Die paar Sekunden genügten den Erpressern, um das Geld zu fassen und wieder zu verschwinden. Was für Erpresser? Was für Geld? Hier in dieser Kiste lag ein Koffer voll Geld. Den hat ein Mann rausgenommen und ist damit weggerannt. Wie sah der Mann aus? Klein, kaum 1,60. Ziemlich rundlich. Um die 40. Mistverdammter! Ich hätte mich durch die Explosion nicht ablenken lassen dürfen. Das war unprofessionell. Es war menschlich. Genau das ist es ja. Menschlich zu sein, kann ich mir in meinem Beruf nicht leisten. Meine Großmutter sagte immer, Geld allein macht nicht unglücklich. Meine Großmutter hatte nämlich Humor. Ich hielt Frau Arnett davon ab, ihre Waffe zu ziehen und die Fotografin zu erschießen. Es machte keinen Sinn, weiter auf dem Gelände herumzustehen. Wir schauten uns ein wenig um und fanden einen zerborstenen Abfalleimer, der von der Explosion herrührte. Ein streunender Hund schnüffelte an verkohlten Essensresten herum. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Tödliches Frühstück, 1. Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Tödliches Frühstück. 2. Teil. Was bisher geschah? Die Brauerei Blunsch ist berühmt für einen Brotaufstrich aus Bier. Erpresser drohen damit, diesen Brotaufstrich zu vergiften. Die Geschäftsleitung möchte die Erpressung vertuschen und ist bereit, dafür 1 Million Franken Lösegeld zu bezahlen. Maloney soll zusammen mit einer Sicherheitsangestellten der Brauerei die Geldübergabe organisieren. Den beiden winkt eine satte Provision, falls es ihnen gelingen sollte, die Erpresser zu überwältigen. Doch es kommt alles ganz anders. Der Geschäftsführer der Brauerei Blunt schaute traurig auf die Abfüllanlage und auf Frau Arnett, die ihm die schlechte Botschaft überbracht hatte. Das Geld ist also weg. Bleibt nur die Hoffnung, dass die Erpresser es dabei bewenden lassen. Da habe ich meine Zweifel. Sie sind sehr leicht zu dem Geld gekommen. Weshalb sollten Sie es nicht noch einmal versuchen? Dem stimme ich nicht zu. 1 Million ist eine große Summe. Die haben Sie auf sicher. Weshalb noch einmal so ein Risiko eingehen? Weil die Menschen gierig und dumm sind. Ich hoffe, Sie irren sich, Herr Maloney. Er irrt sich ganz bestimmt. In welchem Geschäft sind die vergifteten Gläser aufgetaucht? In einem Feinkostladen. Strebel Gomestibel. Glücklicherweise hat der Besitzer sofort mit uns kooperiert. Menschen neigen dazu, etwas, das ihnen gelungen ist, haargenau noch einmal zu versuchen, bis sie scheitern. Dann genügt es ja, wenn Sie Strebel Comestible nicht mehr mit Blunschprodukten beliefern. Das geht nicht. Herr Strebel ist ein ausgesprochener Liebhaber unseres Bierbrotaufstrichs. Wir dürfen sein Geschäft nicht boykottieren. Der Laden von Herrn Strebel lag an einer stark befahrenen Straße im Norden der Stadt. Er war einiges größer, als ich mir ein Feinkostgeschäft vorstellte. Schmale Gänge führten durch die hohen Regale. Frau Dachtler zeigte mir, wo und wie sie die vergifteten Gläser gefunden hatte. Mir fiel das Glas sofort auf, weil die Etikette, die über den Verschluss und das Glas geklebt ist, zerrissen war. Das passiert nur, wenn man den Verschluss öffnet. Ich nahm das Glas sofort aus dem Regal. Als ich es Herrn Strebel zeigte und er es öffnete, um am Bierbrotaufstrich zu riechen, wurde er ganz bleich. Jemand hat Rattengift in den Aufstrich getan. Das ist ungesund zum Frühstück. Ist Ihnen an jenem Tag oder am Tag zuvor jemand aufgefallen? Vielleicht ein Mann oder eine Frau, die auffällig lange vor diesem Regal verharrte? Aha, mir fiel ein Mann auf. Vor allem, weil er sehr klein war und Schuhe mit ganz dicken Absätzen trug. Ein ziemlich dicker Mann, so um die 40. Die Beschreibung kommt mir bekannt vor. Ja, normalerweise schaue ich mir unsere Kunden nicht so genau an, aber dieser Mann war seltsam. Kunden wie er kommen selten zu uns. Unsere Artikel sind ziemlich teuer und exklusiv. Der Mann sah eher nach Discount aus und nicht nach Gourmet. Ich bevorzuge Männer mit gutem Geschmack. Dann bevorzugen Sie ruhig. Ich möchte jetzt gerne mit Herrn Strebel sprechen. Ja, der kann Ihnen auch nicht mehr sagen als ich. Ich schmeiß hier den Laden. Aber leider werde ich wie eine Aushilfsverkäuferin behandelt. Strebel saß in einem engen Raum vor einem großen Computermonitor und tippte Zahlen in den Rechner. Es dauerte eine Weile, bis er mich zur Kenntnis nahm. Ich überlegte mir gerade, ob ich am Stromkabel ziehen sollte, als er lächelnd zu mir hochschaute. In der Schweiz macht man sich nichts auf Statistik, aber in den USA liebt man sie. Ich sollte auswandern. Leider spreche ich nur miserabel Englisch und ein neues Geschäft aufbauen möchte ich auch nicht. Vielleicht müssen Sie das aber, wenn noch mehr vergiftete Lebensmittel bei Ihnen auftauchen. Man hat mir versichert, dass alles geregelt sei. Die Firma Blunsch garantiert für einwandfreie Lieferung. Ach, fantastisch. Ich habe griechische Oliven aus biologischem Anbau im Sortiment. Statistisch gesehen werden pro Woche 8 Packungen verkauft. Letzte Woche aber waren es 25. Ist es jetzt ein Trend oder bloß ein Zufall? Ist es ein Trend oder bloß ein Zufall, dass die vergifteten Gläser ausgerechnet in Ihrem Geschäft auftauchten? Na, irgendwo mussten sie auftauchen. Das hat nichts zu bedeuten. Die meisten Feinkostgeschäfte sind so klein, dass es schwierig wäre, Gläser auszutauschen oder etwas in Lebensmittel hineinzutun, ohne von den Angestellten gesehen zu werden. Mein Geschäft ist so groß wie ein kleiner Supermarkt, deshalb kann ich knapper kalkulieren als die Konkurrenz. Interessanterweise verkaufen wir seit einigen Monaten kaum noch Käse aus Andorra, aber dafür läuft das Mineralwasser aus Kirgisien erstaunlich gut, obwohl es ganz unter uns gesagt nach Erdöl riecht. Ich fuhr zurück in mein Büro und schrieb einen Bericht fertig, den ich immer wieder hinausgeschoben hatte, weil der Klient, für den er bestimmt war, längst im Gefängnis saß. Während ich mir ein paar Gedanken über vergiftete Brotaufstriche machte, klingelte mein Handy und eine nette Stimme bat mich, zum Flughafen zu kommen. üble Sache, Maloney. Die Leiche wurde vermutlich mit einem Wagen hierher gefahren und auf diesem Maisfeld abgeladen. Wir befinden uns hier direkt in der Anflugschneise des Flughafens. Darauf wäre ich nie gekommen. Weshalb aber sind Sie so darauf erpicht, mir diese Leiche zu zeigen? Die Frau trug ein Handy auf sich. Sie hat wahrscheinlich versucht, Sie anzurufen, Maloney, in der Aufregung aber die Vorwahlnummer nicht eingetippt. Wir fanden auch Ihre Visitenkarte bei der Leiche, Maloney. Woher kannten Sie die Frau? Ihre Großmutter hatte zwei Weltkriege überlebt. Darüber wollte sie schreiben, fotografieren und vielleicht auch malen. Das ist kein Grund, die Frau zu töten. Sie verschweigen mir doch etwas, Maloney. Ich habe 1 Million Gründe, um zu schweigen. Und ich habe 2 Gründe, jetzt Feierabend zu machen. Zum einen ist die Frau tot und kein Mörder in Sicht. Und zum anderen läuft heute Abend im Fernsehen der Thriller Tödliches Kreuzworträtsel. Da kommt Beruf und Hobby zusammen, Maloney. Sie sollten mehr Fernsehen, Maloney. Da kommen Sie auf andere Gedanken und vor allem sehen Sie, was aus Ihrem Leben auch noch hätte werden können. Er zeigte mir seine Agenda, in der er alle wichtigen Fernsehtermine eingetragen hatte. Von der Lindenstraße über den Marienhof bis zu den Tiersendungen ließ er nichts aus. Ich wunderte mich, wo da noch die Zeit blieb, um Kreuzworträtsel zu lösen und Spuren zu verwischen. Der Beamte, das unbekannte Wesen, lächelte nur und machte sich in seiner Agenda eine Notiz. 16.32 Uhr, Leiche gefunden, danach Feierabend. Alles muss schließlich seine Ordnung haben. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Tödliches Frühstück, 2. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Tödliches Frühstück, 3. und letzter Teil. Was bisher geschah? Die Brauerei Blunsch wird erpresst. Jemand droht, den berühmten Bierbrotaufstrich der Firma zu vergiften. Die Brauerei möchte die Erpressung nicht publik machen und bittet Maloney, den Erpressern 1 Million Franken zu überreichen und sie anschließend zu überwältigen. Eine Explosion sorgt jedoch für Verwirrung und das Geld verschwindet. 2 Tage später wird die Leiche jener Frau aufgefunden, die behauptete, einen der mutmaßlichen Erpresser bei der Geldübergabe gesehen zu haben. Bei der Polizei war man dazu übergegangen, ein paar müde Beamte durch Computer zu ersetzen. Die Computer freuten sich so sehr darüber, dass sie sich anpassten und nur noch ab und zu funktionierten. Dann zum Beispiel, wenn ein Beamter darauf Kreuzworträtsel lösen wollte. Das ist praktisch, Maloney. Ein kleines Computerprogramm kann hunderte von Rätseln generieren. Ein Druck auf die Mausetaste und schon entsteht ein neues Rätsel. Vielleicht sollten Sie zuerst die alten Rätsel lösen. Zum Beispiel dasjenige mit der Leiche draußen beim Flughafen. Isabel Joost lebte zurückgezogen und ohne feste Arbeit. Wurde mit einer Bretter erschossen. Mehr darf ich leider nicht verraten, Maloney. Weil Sie noch keinen Schritt weiter gekommen sind. Das stimmt nicht, Maloney. Auf unseren neuen Polizeicomputern sind die Daten sämtlicher Morde der vergangenen 50 Jahre gespeichert. Weltweit. Und wissen Sie was, Maloney? Ich habe eine Übereinstimmung gefunden. Was denn? Noch eine Frau, die mit einer Beretta erschossen wurde. Nicht nur das, Maloney. Die Frau hieß ebenfalls Isabel. Isabel Fleury. Sie wurde 1956 in Vancouver tot aufgefunden. Vancouver ist in Kanada. Kommt selten vor in Kreuzworträtseln. Der Mord wurde 2 Jahre später aufgeklärt. Ein Mann gestand und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Er starb in seiner Zelle, als er einen Löffel verschluckte. Und jetzt wurde dieser Löffel als Schusswaffe wiedergeboren und tötet Frauen, bloß weil sie auf einen bestimmten Vornamen getauft wurden. Ich will damit nur sagen, dass alles schon einmal da war, Maloney. Möglicherweise wiederholt sich alles im Leben mehrfach, Maloney. Auch unser Gespräch hier. Vielleicht wird man ein ähnliches Gespräch irgendwann im Radio hören und niemand erinnert sich daran, dass wir beide es schon einmal geführt haben. Manchmal denke ich, dass ich Philosophie hätte studieren sollen. Was meinen Sie, Maloney? Oder ist Ihnen das zu hoch? Er schaute zur Decke hoch und erblickte einen dunklen Fleck. Sekunden später lag der dunkle Fleck auf seinem Schreibtisch. Er hatte die Spinne durch mehrere Schüsse aus seiner Dienstwaffe niedergestreckt. Einige seiner Kollegen applaudierten ihm. Ich verdrückte mich und besuchte meinen Klienten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mord an dieser Frau etwas mit der Erpressung zu tun hat. Die Erpresser haben sich nicht mehr bei uns gemeldet. Ich gehe davon aus, dass die Krise überstanden ist. Da wäre ich mir nicht so sicher. Was für eine Waffe trägt Frau Arnett, Ihre Sicherheitsbeauftragte? Frau Arnett hat gekündigt. Fristlos? Ja, fristlos. Ist das nicht ungewöhnlich? Reisende soll man nicht aufhalten. Meine Devise. Frau Arnett möchte verreisen. Möglicherweise tritt sie der Fremdenlegion bei. Dieser Frau traue ich alles zu. Ich muss jetzt leider gehen. Eine Vorstandssitzung. Wir überlegen, ob wir unseren Bierbrotaufstrich künftig in Tuben oder Konserven verpacken sollen. Das ist weniger edel als Glasbehälter, aber sicherer. Seine Sekretärin gab mir die Privatadresse von Frau Arnett. Es war ein düsterer Wohnblock in einer unwohnlichen Gegend. Im Hinterhof spielten Kinder und im Treppenhaus stank es nach Urin. Ich klingelte und wartete. Frau Arnett ist ausgezogen. Und Sie sind der liebe Nachbar, der sich in alles einmischt. Hier in diesem Haus ist die Nachbarschaftssitze nicht bloß am Wort. Dann helfen Sie mir mal schön. Wo kann ich Frau Arnett finden? Ich rufe gerade die Polizei. Und ich hau Ihnen gleich eine runter. Aber ich bin Pazifist. Ich verteidige mich nicht. Umso besser. Pazifisten habe ich schon in meiner Jugend gerne verprügelt. Kommen Sie in meine Wohnung. Ich erzähle Ihnen alles, was ich über Frau Arnett weiß. Ich folgte ihm in die gute Stube. Er bot mir einen abgesessenen Stuhl an, ich blieb stehen. Er schloss plötzlich die Augen und tapste wie ein Kind das blinde Kuhspiel zu einem Regal, aus dem er eine Videokassette nahm, die er umständlich in einen Rekorder steckte. Ich besitze Videoaufzeichnungen aller Formel-1-Rennen der vergangenen 15 Jahre. Ich trainiere nämlich für Wetten, dass... Ich erkenne anhand der Geräusche jeden Wagen und seine aktuelle Position im Rennen. Jetzt gerade, das ist Niki Lauda auf dem Hockenheimring. Beeindruckend. Da die Sendungen im Fernsehen immer dämlicher werden, dürften Sie gute Chancen besitzen, groß herauszukommen. Ach, die vom Fernsehen haben meine Wette bereits dreimal abgelehnt. Aber ich werde weiterkämpfen. Wenn es sein muss, gehe ich bis nach Straßburg. Berühmt zu werden ist ein Menschenrecht. Das kann mir niemand verbieten. In welchem Autorennen wurde das denn gesagt? Schweigen Sie! Ich muss mich konzentrieren. Ist das Keke Rosberg oder ein Italiener? Woher soll ich das wissen? Wenn Sie mich nicht abfragen, sage ich Ihnen auch nicht, was ich über Frau Arnett weiß. Er ging wieder zum Regal und klaubte eine andere Kassette hervor. Ich fragte ihn 2 Stunden lang ab und kriegte eine Ahnung, weshalb das Fernsehen ihn nicht einlud. Der Kerl tippte regelmäßig auf den falschen Fahrer. Als ich erschöpft aufgab, erfuhr ich, dass er über Frau Arnett nichts wusste, was ich nicht aus dem Telefonbuch erfahren hätte. Frustriert besuchte ich den Feinkostladen von Herrn Strebel. Ich habe jetzt keine Zeit für Fragen. Frau Dachtler hat mich im Stich gelassen und gutes Personal findet man nicht so schnell. Hat Frau Dachtler gekündigt? Und auch fristlos. Hat einfach ihr Bündel gepackt und ist gegangen. Dabei habe ich mich nie beschwert oder sie ermahnt, wenn sie zu spät erschien oder private Telefongespräche auf ihrem Handy führte, während sie die Regale auffüllte. Undankbar ist das Personal. Jubelt nicht einmal mehr, wenn der Chef in eine neue Villa zieht. Sie reden wie ein Gewerkschafter. Ich hasse Gewerkschafter, maulen nur herum, ohne etwas zu leisten. Die Wirtschaft wäre ohne die KMUs aufgeschmissen. Ist das eine neue Fluggesellschaft? KMUs sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Aber das interessiert einen Gewerkschafter nicht. Leute wie Sie haben doch nur Streit im Kopf. Es gelang mir nicht, ihn zu beruhigen. Er bewarf mich mit Lebensmitteln und verwünschte mich in die Gewerkschaftshölle. Ich zog es jedoch vor, seine ehemalige Angestellte aufzusuchen. Sie wohnte in der Nachbarschaft von Frau Arnett. Vor dem Haus herrschte bereits ein erstaunlicher Andrang. Uns wurde eine Schießerei gemeldet, Maloney. Vermutlich die wiedergeborene Beretta, doch das neue Opfer hat einen anderen Vornamen. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen, Maloney. In wenigen Minuten wissen Sie mehr. Ich schlage vor, dass Sie die Wohnung im zweiten Stock stürmen. Einfach so? Ohne Durchsuchungsbefehl? Einfach so. Sie brauchen nichts zu durchsuchen. Es genügt, wenn Sie die Frau festnehmen, die bewaffnet ist. Also gut. Aber zuerst muss ich meine Dienstwaffe testen. Was soll das? Bei diesem Krach kann ich mich nicht konzentrieren. So komme ich nie in Wetten, das. Ruhe da oben! Sonst lasse ich das ganze Quartier räumen! Es dauerte lange, bis wir endlich in der Wohnung von Frau Dachtler landeten. Sie saß, kreideweiß, auf dem Bett, eine Waffe in der Hand. Neben der Tür lag Frau Arnett. Blut rann aus einer Wunde an ihrem rechten Bein. Sie wollte mich erschießen, ist aber gestolpert. Ich konnte ihr die Waffe entreißen. Sie gab aber nicht auf und deshalb schoss ich ihr ins Bein. Du dumme Kuh! Du hast uns mit dem Schuss verraten. Ich wollte dich nicht erschießen. Ich wollte dir bloß ein wenig Angst einjagen. Wollten Sie auf Frau Joost Angst einjagen? Eine bleierne Angst? Was ist mit Isabel? Sie ist ermordet worden. Ich schlage vor, dass wir uns zuerst gegenseitig vorstellen. Wer sind Sie? Und weshalb können Sie Ihre Konflikte nicht friedlich lösen? Frau Dachtler, Frau Arnett und Frau Joost planten ein tolles Verbrechen. Sie erpressten die Brauerei Blunsch und kassierten 1 Million. Frau Arnett aber wollte das Geld ganz für sich alleine. Das stimmt nicht. Es ging mir nicht um das Geld. Isabel wollte sich der Polizei stellen. Da musste ich handeln. Du hast sie umgebracht? Ich glaube, das sagte sie uns bereits. In einem Psychologiekurs habe ich gelernt, dass man in spannungsgeladenen Situationen keine unnötigen Fragen stellen sollte. Ich frage deshalb nicht, weshalb die Polizei nichts von dieser Erpressung weiß. Ich frage auch nicht, was Sie mit der Sache zu tun haben, Maloney. Ich frage überhaupt nichts mehr. Ich verhafte nur noch auf der Stelle. Die beiden Frauen ergaben sich in ihr Schicksal und ich ging in eine Pizzeria und aß eine Margherita. Ich hatte gerade die Hälfte verdrückt, als der schreckliche Nachbar auftauchte und mich mit Autorennen vollquatschte. Mir dröhnte der Kopf von Andrettis und Alesis und die Pizza lag wie ein Bremsklotz in meinem Magen. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Tödliches Frühstück, 3. und letzter Teil.